Ja. Einsteigen, bitte wieder einsteigen ins Räteradio. Jetzt geht's Richtung Schwabing. Barerstraße. Kaffeepause. Ah, das Räteradio Kaffeepause. Vorne ist noch Platz, wurde gesagt. Nein, nicht wirklich. Dann müssen wir hier hinten zusammenrücken. Genau, einmal zusammenrücken und Ulrich muss auch noch zusammenrücken. Nein, wir müssen hier zusammenrücken. Es wird zusammengerückt im Räteradio. So. Ja, es hat da vorne geklingelt, dein Telefon. So. Es gibt hier noch einige Konfusionitäten, um es mal so auszudrücken. Telefone werden vermisst. Das waren ja auch sehr viele Leute da. Interessierte Münchner, die uns hier am Promenadenplatz zugesehen und vor allem zugehört haben, über das, was hier vor 90 Jahren in München passiert ist. Und wie ich sehe, ist die Mannschaft glücklich versammelt. Wir fahren jetzt los. Bitte? Wir fahren jetzt los. Wir fahren jetzt los, ja. Ja, also offiziell dürfen wir ja noch bis Viertel nach. Das sind jetzt die. Aufhänger. Jetzt dürfen bestimmt nicht so viele Leute hier drin sitzen. Jetzt finden Sie doch noch einen Grund. Nein, nein, da drückt jeder die. Wir dürfen noch viel mehr drin. Dürfte noch eine Person mehr. Es ist ein Neunsitzer. Stimmt, da ist noch ein Platz. Also krumm sitzen. Dieses hässliche Denkmal von diesem französischen Baron oder Grafen, was das ist, ist ja wirklich unglaublich, wenn man daneben die Eisenerplatte sieht, oder? Die sich gleich 30 Meter daneben befindet. Du meinst, weil das so groß ist? Ja, und überhaupt so silbern. Ach so, naja. Was hat er hier gemacht? Passt zum aufstrebenden, wie sagt man? Naja. Jetzt fahren wir nochmal am Herrn Eisner vorbei. Jawohl. Ich finde das Eisner-Denkmal gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, warum die alle drüber meckern. Da liegt ein Räteradio-Bierdeckel auf dem Denkmal, das habe ich gerade gesehen, Das auf ist dem gut. Eisner. Schön da hingelegt. So, jetzt sind wir gespannt, was jetzt nach der fast Manndeckung während des Demonstrationszugs passiert. Ob man jetzt beim Fahren zwar angeschnallt, aber trotzdem mit einer Hand ein Mikro halten darf oder ob das irgendjemand auffällt oder ob meine Augen weniger gerötet sind, wahrscheinlich. Außerdem ist es dunkel, da sieht man das nicht mehr so gut und schnell. Wir bewegen uns jetzt mit dem Räteradio, wie schon mehrfach erwähnt. Man wird dann mit der Zeit, wenn man so über Stunden versucht, zum einen die Hörer daran zu beteiligen, in welcher Gegend man sich bewegt, Menschen, die das überhaupt nicht kennen, trotzdem eine gewisse Beschreibung zu geben, anderen, die es kennen, zu sagen, wo man ist. Man wird da so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen senil, aber man kommt sich so ein bisschen vor, so arteriosklerotisch so. Dass man eigentlich schon viele Dinge gesagt hat und weil man natürlich umgekehrt nicht wirklich davon ausgehen kann und das vielleicht ja auch gar nicht tut, dass jemand außer das Tonarchiv wirklich seit, wann sind wir losgefahren? Um 12, seit dieser Zeit das dann durchgehend verfolgt. Was mich da in dem Zusammenhang jetzt auch mit dem Räteradio, mit der Räterepublik vor allem interessiert hat, zu Gedanken brachte, wie Menschen das in dieser Zeit dann so als Gesamtes sich rückerinnern. Wir haben jetzt immer wieder diese Augenzeugenberichte gehört, auch die Beschreibung von dem Karl Arlt, der ja auch gerne eben entsprechend zitiert wird, weil diese ganze Bewegung der sich gründenden Räte, so wird es erzählt, eben von Kiel aus, von den Matrosen aus, sich durch den deutschsprachigen Raum bewegte. Auch das ist ja vielleicht eher dann ein Gedächtnisprotokoll, wie natürlich auch diese Tonaufnahmen, die wir hörten. Lustigerweise, wenn man jetzt so darüber redet, über dieses Geschichtliche, kommt man da in so ein, ich weiß nicht, wie es euch allen, die ihr mehr oder weniger nun auch schon mehrfach gesprochen hattet, wie es euch damit geht, wenn man sich mit diesem Thema der Räterepublik auseinandersetzt, ist das ja ein Punkt, wenn man liest oder sich darüber Gedanken macht, aber in dem Moment, in dem man darüber spricht, vielleicht gar nicht so fokussiert in der Form wie eines Vortrages oder wie auch immer man das heute nennt, sondern immer wieder die Gedanken wortwörtlich darum kreisen lässt, beziehungsweise sie formuliert. Ändert das den Gesichtswinkel, den man da drauf hat? Verändert das etwas? Nimmt man das anders wahr, wenn man dann da so einen ganzen Tag über darüber spricht und immer wieder von verschiedenen Seiten es beleuchtet und dann von den Menschen, die drumherum sind, die man dann entsprechend fragt, mitkriegt das oder wie viel oder wie wenig sie etwas wissen? Wir sind jetzt übrigens in der Ludwigstraße, in der Straße, die vorher von dem Augenzeugen, der sich da um den Stachus herum bewegte, zur Zeit, zum Ende der Räterepublik, muss man natürlich sagen, das war also dann Mitte 1919 bereits, der hat auch von der Ludwigstraße gesprochen. Vor einiger Zeit hörten wir, also ungefähr so dreiviertel Stunde, die Beschreibung vom Oskar Maria Graf, der durch dieses München dann zieht. Oskar Maria Graf hatte seine Wohnung oder heute würde man eher sagen Studio oder Atelier in Schwabing und ist dann so durch die Stadt gezogen. Wir machen jetzt gerade den umgekehrten Weg an der Universität entlang, die Ludwigstraße entlang Richtung Siegestor. Aber zurück zu meiner Frage an euch alle, die ihr hinter mir da jetzt in dem Räteradio sitzt. Dadurch, dass ich der Einzige bin, der heute dieses Fahrzeug bewegt, komme ich leider nicht so ausführlich dazu, Passanten zu fragen, noch mehr mit euch ins Gespräch zu kommen. Also ist das so ein bisschen, ich schaue zur Scheibe raus und ihr sitzt hinter mir. So. Wie nennt man das heute in der Schule? Frontalunterricht. Nur, also es gibt eine Frontscheibe, aber niemanden, der einem was erzählt. Habt ihr sowas schon mal gemacht, beziehungsweise umgekehrt gefragt? Verändert sowas die Sicht auf die Dinge, wenn man da so vielfältig und auf ganz unterschiedlichen Ebenen, oberflächlich und weniger oberflächlich, über solche Ereignisse spricht? Naja, für mich stand von Anfang an irgendwie die Relevanzfrage so im Raum. Also ich habe mich ja für die Demo ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und habe mich sehr dafür interessiert und so weiter, fast schon begeistert mit der Sache beschäftigt und habe mich dann irgendwann gefragt, warum diese zwei Räterepubliken auch in der radikalen Linken eigentlich kaum besprochen werden, warum das kein Referenzpunkt ist. Und das habe ich mich hier während der Demonstration natürlich auch wieder gefragt, warum die Leute sich damit überhaupt nicht beschäftigen. Aber gut, die Frage kann ich mir nicht beantworten, aber ja, es ist schon, die Frage stellt man sich natürlich, wenn man versucht, mit den Passanten darüber zu sprechen, das stimmt und das verändert natürlich auch die Perspektive. Ja, inwiefern? Sag du mal. Du hast ja gesagt, dass sich für dich eine Perspektive verändert. Ja, die Relevanzfrage. Also ich wundere mich einfach nur, dass die Leute so gleichgültig der Sache gegenüber sind. Das hätte ich vorher nicht so erwartet. Und auch unsere Gastmutter bei uns in der Pension sagte ja, sie werden sich wundern, was die Münchner alles darüber wissen. Und jetzt wundere ich mich darüber, dass kaum jemand was darüber wusste. Ja. Obwohl, morgen wird die Republik ausgerufen, habe ich heute gelernt. Das ist ja schon mal schlecht. Da bin ich mal gespannt, ob die Münchner sich dann dafür interessieren. Weil dann kommt ja ein großes Fernsehaufgebot und das gab es ja damals nicht vor 90 Jahren. Wenn man im Fernsehen auftreten kann, vielleicht zieht das ja die Münchner aus allen Winkeln und morgen gibt es hier die neue Republik, mal sehen. Und ansonsten fand ich's, ich habe echt meinen Erkenntnisgewinn, ich weiß jetzt, wie die Münchner Innenstadt aufgebaut ist. Und weil wir so schön kreuz und quer gezogen sind. Und ich fand das, ich habe mich mit diesem Rededing auch gar nicht so intensiv beschäftigt. Aber ich habe mal auch jenseits der Mikrofone am Rand drauf geachtet, was die Leute so sagen. Also gerade was sie sagen, wenn sie kein Mikrofon unter der Nase haben. Und ich habe es mehrmals gehört, dass die gesagt haben, ja, das hat mit dieser Räterepublik zu tun. Und Eisner steht ja hier nun irgendwo dran an unserem Mobil. Das heißt, das ist vielleicht auch nicht richtig repräsentativ, was uns die Leute da erzählt haben. Und was ich mehrmals gehört habe, das wäre doch irgendwie anrüchig und bolschewistisch gewesen. Also es sind ja zwei Sachen, was die Leute hier wissen und was sie dann davon halten. Das sind ja nochmal zwei sehr unterschiedliche Meinungsbilder. Ich finde, die haben uns ganz, ganz schön viel erzählt. So. Also ich würde das ganz interessant finden, das mal in Berlin zu versuchen. Und da wäre ich mal sehr gespannt, was da wer wie erzählen würde und wo man sich da überhaupt hinstellen wollen würde. Also auf welches Denkmal, auf welche Ereignisse, könnte ja sich mal, mein Balkon gibt es in Berlin auch, von dem man die Republik ausrufen könnte, dann zwei Tage später. Den Balkon, auf dem die Republik ausgerufen wurde, den gibt es noch in Berlin, vom Schloss, der ist bloß am Staatsratgebäude dran, beziehungsweise an der sogenannten Hertie University, oder wie die sich nennt. Ja, aber das ist alles noch vorhanden und es gibt in Berlin auch zumindest Teile der Architektur, wo man an bestimmte markante Revolutionsereignisse erinnern kann. Das ist vorhanden. Ansonsten bin ich auch nicht ganz so kritisch mit, oder gehe ich auch nicht ganz so kritisch mit den Münchner Passanten ins Gericht. Ich finde, der eine oder andere wusste was, man wird ja quasi überfallen. Ja, das Räteradio ist ja, wenn man so will, eine Art Wegelagerer, der eine Meinung oder eine Information vom Passanten will. Und man ist entweder darauf vorbereitet oder man sagt drei Schritte danach, Mann, das hätte ich ja doch wissen können oder das wusste ich, ich konnte es nur in dem Zeitpunkt nicht abrufen. Ich finde es auch schon bemerkenswert, Eisner, wenn Eisner kommt, das ist schon viel wert. Und dass das Anrüchige, das Bolschewistische kommt, das hat einfach was mit Geschichtsschreibung und vor allen Dingen mit Geschichtspolitik zu tun. Das Nachwirken einer Geschichtspolitik, im Prinzip, dass diese negative Konnotation seit über 90 Jahren immer noch präsent ist. Waren es jetzt wirklich die Bolschewiki oder waren es in dem Verhältnis dann die Menschewiki, die da damals eine Rolle spielten? Nein. Es spielten, wenn überhaupt, die sogenannte Bolschewistenfurcht eine Rolle. Und es hat sich ja nur die Zweite Räterepublik direkt auf das sowjetrussische Vorbild berufen. Allen anderen hat man es unterstellt, ja, dass es der Ruhe und Ordnung im Lande bedürfe, um nicht zu bolschewistischen Zuständen zu kommen. Also das war, wenn man so will, ein riesen Rauchvorhang, den man aufließ, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Denn verkennen wir eins nicht, selbst das Prinzip der Räte ist ja keine Kopie eines russischen Prinzips, sondern es ist gewachsen aus der deutschen Arbeiterschaft durch das Prinzip der Versammlungsdemokratie, der Platzdeputierten. Das hat eine lange Tradition bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Und selbst wenn man hört, dass hier auch in München es sogenannte revolutionäre Obleute, also Vertreter der Münchner Betriebe gab, so sind die ja gewählt worden, schon lange, bevor es Räte gab, aus der Demokratie, der Werkhalle, der Werkstatt heraus. Und das waren, obwohl man sie Obleute nannte, nichts anderes als Rätevertreter, die das imperative Mandat ihrer Kollegen und Kolleginnen, die es ja auch gab, weil eben sehr viele Frauen während des Ersten Weltkrieges in die Produktion eintreten mussten, erhalten hatten. Diese Räte, die gewählt wurden, haben sich die selbst aufgestellt? Wie lief das damals ab? Wie muss man sich das vorstellen? Also zum einen gab es ja dann Schichten, Berufe, Arbeitsbereiche, die sich da wahrscheinlich ja organisiert haben, aber wie genau lief das ab? Wer hat die aufgestellt? Haben die sich selber aufgestellt? Wie war das organisiert? Es ist eine ganz einfache Sache. Wir wissen natürlich im Einzelnen nicht immer, wie rekrutierten sich Räte, wie setzten sie sich zusammen, welches Selbstverständnis hatten sie. Für einige Räte wissen wir das. Das geschah eigentlich auf Zuruf. Man meldet sich, man sagt, ich übernehme die Aufgabe und man erhielt diese Aufgabe per Akklamation. Also man übernahm nicht eine Aufgabe, wo die anderen sagten, na diese Pfeife nicht, sondern dem wurde schon zugestimmt. Und das Interessante ist, man war ja jederzeit wieder rückrufbar, also abrufbar. Wenn ich hätte, und das ist zumindest für die Räte, die ich mehr überblicke, für den Berliner Vollzugsrat, ist das ja mehrheitlich geschehen. Also wenn Leute über die Stränge schlugen, wurden sie selbstredend von ihren Aufgaben wieder entbunden. Aber es ging immer auch dazu, dass bestimmte andere Berufsgruppen auch Räte absenden wollten. Das Problem besteht darin, ein Betrieb, eine Werkstatt konnte sehr leicht jemanden benennen. Was geschah mit den Hausfrauen? Was geschah mit den Lehrern? Die haben auch, und was wir immer wieder eigentlich verkennen, dass es neben den Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräten, gerade hier in Bayern sind die Bauernräte auch ungeheuer wichtig, gab es auch so etwas wie liberale Räte. Das ist erst in den letzten 2-3 Jahren näher erforscht worden, dass also ganz andere Berufsgruppen wie die Lehrer, wie die Verwaltungsangestellten, wie Künstler sich auch zu Räten zusammenschlossen. Es gab den Rat der geistigen Arbeiter, ja, die auch dann in den übergeordneten Räten, beispielsweise im Vollzugsrat, Sitz und Stimme erhielten. Aber das war immer ein Prozess, der durchaus in langwierigen Debatten ausgehandelt werden musste. Denn Räte, sollen wir nicht verkennen, haben ja die drei Gewalten in sich verkörpert. Die Legislative, die Exekutive und natürlich auch die Judikative. Könnte man sich heute sowas vorstellen, so eine Bildung von Räten? Oder wie könnte das heute aussehen bei Menschen, die einige Berufe haben oder vielleicht in der Form dann gar keinen, was es damals ja entsprechend auch gab? Gab es eigentlich Arbeitslosenräte damals? Soweit ich weiß, gab es keine Arbeitslosenräte. Es ist ja sogar eine Arbeitspflicht eingeführt worden, insofern, also hier in Bayern, insofern kann es gar keine Arbeitslosen gegeben haben. Also jetzt mal theoretisch, also aber genau weiß ich es nicht. Man kann sich selbstredend so etwas heute vorstellen. Es ist nur laut dem Grundgesetz nicht machbar. Ja, das ist der... Also vorstellbar ist vieles und in Umbruchssituationen wie 89, 90 ist natürlich sind die Räte sehr, sehr stark diskutiert worden. Nennen wir mal den runden Tisch. Das war nichts anderes als ein Rat, ohne dass er sich als Rat benannte. Also aufgrund, oder besser gesagt, weil es das Grundgesetz gibt, ist das nicht möglich. Das heißt, weil es diese Gewaltenteilung gibt und dann eben nicht mir nichts, dir nichts, aus dieser Gewaltenteilung ein sich bildender Rat, der alle Gewalten auf sich vereint, möglich ist? Oder wie genau muss man sich das vorstellen? Dass es eben aufgrund des Grundgesetzes nicht möglich ist, sich quasi selbst zu organisieren? Es ist natürlich, eine Selbstorganisation ist möglich, aber ich würde ja damit das Grundgesetz aus den Angeln heben. Wenn ich statt der Parteiendemokratie nun eine Rätedemokratie errichte, das würde bedeuten, ich muss das Grundgesetz ändern. So etwas geschieht eigentlich nur in Umbrüchen, in Revolutionen, wo per se die bisherige Verfassungsordnung in Frage gestellt wird. Dafür gibt es in Deutschland eine Institution, dass man versucht, Elemente der direkten Demokratie zu implantieren, also in Form von Volksbegehren und so weiter und so fort, wofür allerdings relativ hohe Hürden errichtet wurden. Ja, also in Berlin gibt es zum Beispiel Volksbegehren, die für den Senat unter bestimmten Umständen nicht politisch bindend sind, weil sie in die politische Hoheit des Senates eingreifen. Wenn ich natürlich solche direktdemokratischen Sachen mache, wie beispielsweise kürzlich um den Flughafen Tempelhof, und eine Mehrheit hätte sich dafür entschieden, den weiter zu betreiben, war auch laut einem Urteil des Verfassungsgerichts, des Berliner Verfassungsgerichtes, wäre der Senat nicht daran gebunden gewesen. Das heißt, das spricht natürlich einer Praxis der Demokratie hohn. Wenn ich sage, ihr könnt ja eine Spielwiese haben, wenn ihr wollt, aber wenn ihr was entscheidet, was wir nicht wollen und wir es nicht tun, dann tun wir es nicht. Das ist natürlich idiotisch. Ja, dann brauche ich diese Elemente von direkter Demokratie nicht. Aber schauen wir in die Schweiz. Da gibt es eine durchaus mit Abstrichen ausgeprägte Kultur der direkten Demokratie. Und von der kann man durchaus lernen. Soweit ich weiß, in der Schweiz gibt es auch diese, in dem Fall ist es auch eine Pflicht, weniger eine Arbeits- als eine Berufspflicht der Politiker, der gewählten Politiker. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich weiß nicht, ob das heute in der Form noch so tatsächlich getan wird, denn hiesige Argumentation in Bezug darauf ist ja immer, dass es heißt, es gibt zu viel zu tun. Es wird dann weniger über was zu tun ist gesprochen, als dass es sehr viel zu tun gibt, und aus diesem Grunde kann man gar keiner anderen Arbeit nachgehen als eben der des Politikers. In der Schweiz ist es ja meines Wissens bis heute noch so, dass es einen zweiten Beruf gibt. Dann gibt es also auch die Fragen gar nicht, ob man jetzt noch im Aufsichtsrat sitzt, weil man das dann gar nicht zeitlich schaffte. Aber es ist klar, dass jemand entsprechend Geld verdient, und dafür braucht er dann wiederum nicht unbedingt so hohe Abfindungen, Diäten und so weiter. Also das schlägt sich ja bis dorthin dann im Grunde auch durch, so eine andere politische Form. Wenn jetzt aber 20 Leute sagen, ja, wir machen jetzt einen Rat, da kann ja niemand was dagegen haben. Dann mache ich einen Rat. Dann ist das so wie mit dem Flughafen Tempelhof, ja. Man sagt, man möchte das gerne auflassen oder weiter betreiben, und dann sagt man, nein, das geht jetzt nicht. Gustav Landauer hat ja gesagt, durch Absonderung zur Gemeinschaft. Oder er sagte auch an einer anderen Stelle, Sozialismus ist zu allen Zeiten möglich, wenn nur eine genügend große Anzahl von Menschen es will. Das heißt, ich kann natürlich versuchen, irgendwie aus der Gesellschaft auszutreten, um in den Poren des Systems versuchen, Freiflächen zu schaffen, die sich gegenseitig zu beeinflussen vermögen. Das ist keine einfache Aufgabe, das ist in Deutschland in den letzten 100 Jahren immer wieder versucht worden, zumeist gescheitert. Was aber nicht heißt, dass es prinzipiell gescheitert ist, denn es gab und gibt in anderen Ländern ähnliche Projekte, die immer wieder wie der berühmte Jungsche Torpedokäfer sich aufrappelten, um es erneut zu versuchen. Was nun die ganze Geschichte der Berufspflicht, die du angesprochen hattest, anlangt, ich bin durchaus dafür. Und zwar ist ein Kronzeuge für mich Henry Kissinger, was momentan ein wenig verwirren mag. Er hat einmal gesagt, wenn man in die Politik geht, bringt man das mit ein, was man leisten kann. Man wird auf keinen Fall besser in der Politik. Wenn ich also als Berufsloser in die Politik gehe und das Berufsfeld Politiker ergreife, habe ich weder Lebenserfahrung noch berufliche Erfahrung und werde auch immer wieder abhängig sein von einer Partei und damit die eigentlich mögliche Gewissensentscheidung des Parlamentariers niemals wirklich austesten können. Weil ich muss ja wieder aufgestellt werden, um meine Brötchen zu verdienen, um meine Subsistenz zu gewährleisten. Aber ich fürchte, das sind natürlich Themen, die irgendwie selbstredend das große Thema der Räterepublik oder der deutschen Novemberrevolution tangieren, aber auch schon ein wenig wegführen. Warum schon ein wenig wegführen? Wir machen dann, finde ich, noch andere Themenfelder auf, die zwar korrespondieren miteinander, aber es ist dann schon was Neues. Aber ist das nicht auch eine der Möglichkeiten? Ich meine, du beschäftigst dich seit vielen Jahren, Jahrzehnten mit Geschichte. Ist das nicht eine der Möglichkeiten, die es aus der Geschichtsbeschäftigung heraus, die sich ergibt? Selbstredend. Ich will aber nur eins sagen. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass die Geschichte Muster zum Kopieren liefert. Was die Geschichte liefert, ist ein Material, aus dem heraus man Anknüpfungspunkte nehmen kann, Anregung nehmen kann, weiterzudenken. Gerade die Räteproblematik ist in der Zeit 89-90 weitergedacht worden. Die Räteproblematik hatte eigentlich, wenn man so will, die ganzen Überlegungen hinsichtlich eines Rätesystems, der Rätedemokratie, sind sehr intensiv im Zusammenhang der 68er Ereignisse diskutiert worden und haben dann so bis etwa 72, 73 einen starken Widerhall in politikwissenschaftlichen Forschungen gefunden. Und dann brach es abrupt ab. Es gab ein ganz kurzes Wiederaufleben dieser Thematik etwa 89, 90. Da gibt es diese berühmte Arbeit von Jaroslav Langer, auf dessen Titel ich nicht mehr komme, das im Prinzip eine angewandte Rätetheorie war. Auf die heutige Zeit. Mittlerweile wieder vergessen. Und vielleicht ist die Beschäftigung mit der Münchner Revolution zu ihrem 90. Geburtstag oder vielleicht in 10 Jahren wiederum ein Anlass, darüber mal verstärkt nachzudenken. Irgendwie vorher hatten wir eine Diskussion, wo eine Frau sagte, die sogenannte Demokratieverdrossenheit, die wir ja überall konstatieren, hat ja nichts mit Verdrossenheit an Demokratie zu tun, sondern mit einer Verdrossenheit an der Demokratie, wie sie sich derzeit zeigt. Insofern ist die Geschichte immer ein Ratgeber, auf den man auch hören sollte. Nur leider sagt ein etwas böses Bonmot, die einzige Lehre, die man aus der Geschichte zieht, ist aus der Geschichte nichts zu lernen. Aber dem kann man ja entgehen, indem man versucht, etwas zu lernen. Aber Depta, du hast vorher so Handzeichen gegeben. Ich meine, wir haben zwar mehr Mikrofone, aber das war nur ein Strecken. Gut, also oder auch nicht gut, schade. Die Frage ist ja dabei natürlich auch, apropos aus der Geschichte lernen, mit welcher Art von Autoritätssystem man sich in diesem Zusammenhang auseinandersetzt. Um das mal etwas praktischer zu machen, der Punkt, dass viele Leute eingeschlossen, auch durchaus mir selber, ein Verständnis von Demokratie in der Form gelernt bekommen haben oder kolportiert bekommen haben. Es ist ja jetzt nicht nur, dass man das dann irgendwann mal in der Schule erfährt, sondern es ist der Umgang damit, dass es also eine im deutschsprachigen Raum oder jetzt auf hiesige, wie soll ich sagen, Verhältnisse bezogen, dass es eigentlich so nach dem Zweiten Weltkrieg anfing damit. Und das andere hieß Weimarer Republik. Und davor gab es sowieso den Kaiser und außerdem Bismarck und die Sozialgesetzgebung. Und in dieser, heute würde man einen Blog so schreiben, also in dieser rückwärtigen Abfolge von Geschehnissen, also hin zum noch mehr Geschichtlichen, liegt natürlich schon auch so eine bestimmte, wie soll man das sagen, mit diesen Begrifflichkeiten ist immer etwas schwierig, ein sehr konservativer Ansatz, möchte man sagen, ein sehr traditioneller Ansatz, der immer wie immer mehr gefestigt scheint. Also das wird dann noch mehr, das findet man ja über die gerade von dir angesprochenen 68er nicht minder. Auf der einen Seite werden Dinge ausgelassen, was weiß ich, wo eigentlich die soziale Marktwirtschaft herkommt, was ja auch so ein nach dem Zweiten Weltkrieg Phänomen ist. Und da gab es ja auch diese Begrifflichkeiten, dezidierte Demokratie zum Beispiel. Das ist also dann dieses Mussolini-Zitat, was dann im Zusammenhang mit der sozialen Marktwirtschaft fiel. Von den Erfindern, Entdeckern oder Entwicklungen dann zur Zeit der Nazis da auch durchaus gebraucht, diese Begrifflichkeiten. Was macht man damit? Was macht man mit so einer, wie sagt man, früher hieß es glaube ich mal Herrschaftswissen, was macht man mit so einer Art von Rezeption von Geschichte, die mit weiterem Abstand dann eigentlich immer, um nochmal diesen Begriff zu gebrauchen, konservativer wird, also immer noch mehr, man kann eben aus diesem, wie soll man sagen, das lief in einer bestimmten Abfolge von Daten, von Geschehnissen, von Personen, die eine eindeutige Haltung hatten, keiner war dabei, jeder hat es nur gelesen. Das ist ja aber das, was du zum Beispiel machst, wenn ich das richtig verstehe oder mir so vorstelle praktisch, dass du Dinge, die du findest in Archiven, in Bibliotheken miteinander vergleichst, um dann zu einem Punkt zu kommen, sagen zu können, gut, wahrscheinlich war es vielleicht doch so und so, weil da habe ich dann doch noch diese oder jene Aussagebeschreibung gefunden. Wie geht dir das selber? Hat sich da was verändert in deinem Geschichtsverständnis? Also jetzt im Zusammenhang mit dem, was ich versucht habe zu beschreiben, ist das etwas bei dir selbst dann etwas gesetzter geworden, weil man sich halt dann schon viele Jahre damit beschäftigt oder? Einerseits wird es gesetzter, man wird weiser. Andererseits, solange die Neugier anhält, ist man auch immer noch bereit, anderes zur Kenntnis zu nehmen und vielleicht auch manch liebgewordene These über Bord zu werfen. Es hängt einfach damit zusammen, dass Erinnerung ist kein stehendes Gewässer. Erinnerung fließt, das ist eine Banalität, aber man muss Banalitäten ab und an mal wiederholen. Also Erinnerung ist in einem stetigen Fluss begriffen. Und es hängt immer davon ab, aus welchen zeitlichen oder historischen Gegebenheiten wir unsere Erinnerung befragen. Und dann kommt jedes Mal durchaus was anderes heraus. Und wenn man sagt, das ist alles schon festgefügt, diese Art von Defätismus, die hat in der Wissenschaft eigentlich nichts zu suchen. Hat normalerweise auch in der Politik nichts zu suchen, aber damit wird Politik betrieben. Unter anderem Geschichtspolitik oder wie ein neues Schlagwort heißt, Erinnerungspolitik. Das heißt, es werden auch falsche Erinnerungen implantiert, ganz bewusst implantiert. Es gibt ganze Bereiche der Geschichte, die von Fiktionen leben, die implantiert sind. Zum Beispiel eine dieser Fiktionen ist, dass wir nie zu Ende gedacht haben, die Rolle der Mehrheitssozialdemokratie in der Deutschen Revolution. Es hieß immer Noske, und das war, was der Wolfram Wette über ihn geschrieben hat, sozusagen, das zur Zeit am noch gerade durchsetzungsmögliche. Man muss viel härter daran gehen, nämlich die Vergeudung von Chancen dieser Revolution. Warum dieses ganze Bündnis, was Ebert mit der obersten Heeresleitung in Gestalt von Gröner hatte, das deutet ja darauf hin, dass diese ganze Revolution keine Revolution war, sondern ein Generalsputsch, ein Putsch der obersten Heeresleitung, wenn man es mal zu Ende denkt. Dass das, was wir faktisch als Errungenschaft der Revolution ansehen, ein Ergebnis, Überlegungen in der obersten Heeresleitung sind. Aber das ist jetzt eine sehr diffizile Sache. Ich glaube, natürlich hat eine Revolution gewonnen und gesiegt, unabhängig von den höheren Parteigremien. Die Gefahr ist immer, dass man sich auf Gremien verlässt und seinen eigenen Verstand und sein eigenes Wollen ausschaltet. 1990 habe ich mal eine Definition von Demokratie gehört, vom damaligen Staatsminister der Sächsischen Staatskanzlei. Demokratie ist, wenn es die Gremien passiert hat. Das ist eine verengte Sicht an Demokratie, die auch für China, für Russland, für jedes Land der Welt gilt. Je nachdem, was man unter Gremien versteht. In den Worten von Angela Merkel ist das, glaube ich, eine Abwandlung eines Ausbruchs eines amerikanischen Politikers. Wenn ich das richtig zusammenkriege, nicht Demokratie ist das, was mir Spaß macht. Nein, Demokratie ist, wenn ich mit Hilfe der Medien, so heißt der original amerikanische das Zitat, wenn ich mit Hilfe von Medien Mehrheiten für meine Meinung oder meine Pläne schaffe. Und Frau Merkel hat daraus gemacht, Demokratie ist Mehrheiten zu schaffen für die eigenen Pläne. Und dann aber dazu gesetzt, dass, wenn es diese Mehrheiten nicht gibt, man dann eben die Pläne verändern müsse. Mhm. Also das eine da, die medienpolitische Beschreibung sozusagen. Und das andere eben, dann muss man eben einfach die Ideen verändern, bis sie dann zu den Mehrheiten passen. Ja, das ist so, bis zu der Tatsache, man muss sich dann ein anderes Volk wählen, wenn das Volk nicht will. Aber Frau Merkel ist ja was ihre Politik betrifft, beispielsweise hinsichtlich des Afghanistan-Krieges, regiert sie eindeutig gegen die Mehrheit des Volkes. Also, was hat sie verändert? Zumindest wenn man den Umfragen Glauben schenken darf. Wir wissen es ja nicht. Es gibt ja keine Abstimmung. Ja, auch im Bundestag nicht, in dem Sinne. Es hat ja keiner erklärt, wir befinden uns im Kriegszustand. Da werden einfach Soldaten hingeschickt, es werden ein paar gekillt und für ein andere, ab und zu mal schießt die Bundeswehr auch ein paar Zivilisten. Da sind dann Kollateralschäden oder was weiß ich. Darüber redet keiner offiziell. Aber ich glaube, dass was diese Verdrossenheit in diesem Lande, die sich ja auch in einer zunehmenden Wahlenthaltung zeigt, mit vor allem verursacht ist diese eine Art von Ohnmacht, nicht mehr Gehör zu finden, nicht mehr an dieser Demokratie partizipieren zu können. Und in einem solchen Falle gibt es immer nur Möglichkeiten, direkt demokratische Elemente einzuführen. Es gibt eine Reihe von Überlegungen, wie man das mit dem Parlamentarismus verbinden wolle. Interessanterweise hat das ja der Eisner versucht, aber Eisner hatte sich nie festgelegt. Und ich glaube, es beißt sich auch beides. Ja, ich glaube nicht, dass dann müsste man nämlich definieren, wie weit Parlamentarismus gehen soll. Soll er auf Parteien gegründet sein oder soll er auch auf Assoziationen gegründet sein? Aber wie gesagt, das ist ein sehr weites Feld. Aber eine Revolution, eine Beschäftigung mit Rätedemokratie ist durchaus Anlass, sich mal mit diesen Fragen auseinander oder wieder mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass wir auch nicht umhin kommen, uns für dahin, damit zu befassen. Das Problem besteht immer darin, irgendwie kommt man zu keinem befriedigenden Resultat. Irgendwo bleibt so ein Punkt, wo man sagt, ich komme hier nicht weiter, auch in meinen eigenen Gedanken nicht. Und das sage ich nicht nur als Indefinitpronomina, sondern beziehe das durchaus auch auf mich. Nicht weiter im Sinne von, dass ich aufgrund der Neugierde, die du vorher beschrieben hast, dann aus dem schon erfahrenen, gelesenen, gewussten wieder eine andere Kombination ergibt? Ja, ganz einfach im Sinne einer Praktikabilität. Wenn ich mir überlege, wie die Rätetheoretiker 1918 gedacht haben. Es sind ja unglaublich viele Theorien entworfen worden. Irgendwo hat man sich, habe ich den Eindruck, bürokratisch verhakt. Das ging ja noch bis weit in die 20er Jahre hinein, was ja den wenigsten bekannt ist, gab es Studiengruppen über Räte. Und das Räteprinzip ist ja auch erhalten geblieben in einem Artikel der Weimarer Verfassung. Es gibt ja direkt einen Räteartikel der Weimarer Verfassung. Ja? Also es ist durchaus durch die gesamte Zeit der Weimarer Republik latent geblieben, aber nie wieder praktiziert worden. Denn die Verfassung hat ja ein liberaler Verfassungslehrer dann geschrieben, im Auftrage von Ebert, also im Auftrage der Parteiführung der SPD. Depte? Ja. Ich lausche euch gespannt schon die ganze Zeit und finde das eigentlich, naja, ich bin auch ziemlich erschlagen, wenn man hier so den ganzen Tag unterwegs ist und so mit den Leuten darüber redet, was das für einen Bezug für uns selber so für heute so hat. Und ich stelle immer wieder fest, selbst wenn, wie Andreas das hier schon angesprochen hat, dass viele Leute halt frustriert sind von dem, so wie halt Demokratie vermeintlicherweise hier läuft, also das heißt alle 4 Jahre, 5 Jahre irgendwo mal sein Kreuzchen zu machen, um die gewählten Volksvertreter dann in die jeweiligen Parlamente zu schicken, die dann sozusagen über das Wohl und Wehe der ganzen Gemeinschaft abstimmen und man bis auf wenige Ausnahmen, was so Volksentscheide sind, eigentlich gar nicht mit mehr entscheiden kann, was so passiert, dann finde ich schon, sollte man gucken, inwieweit man das ändern kann, also auch heute ändern kann und wo man sich sozusagen Partizipationsmöglichkeiten schafft oder ja, wo soll man die finden? Also die muss man sich halt selber schaffen und versucht, Einfluss darüber zu nehmen. So, das finde ich also für mich total wichtig, weil ohne dem geht es eigentlich gar nicht. Das Einflussnehmen dann in dem Moment, wo einem was auffällt, wo einem was nicht passt, was verstehst du darunter, unter dieser Art von Einflussnehmen? Oder vielleicht passt einem ja etwas ganz besonders gut. Ja, nicht nur Einfluss nehmen, wenn mir irgendwas nicht passt, also das ist, sondern eher auch sozusagen von vornherein schon sagen, so und so möchte ich es haben. Also es ist ja nicht nur, das kann vieles bedeuten, das kann den Kulturhaushalt einer Stadt betreffen, das kann die Kulturpolitik einer Stadt betreffen, das kann die Kulturpolitik eines Landes betreffen, auf die ich jetzt erstmal so relativ wenig Einfluss habe, wenn ich mich nicht dezidiert damit auseinandersetze und gucke, dass ich da irgendwie Einfluss schaffen will, habe ich relativ wenig Einfluss darauf, wie es passiert. Gutes Beispiel ist Leipzig, da gibt es ein riesen Opernhaus, das wird subventioniert wie Mist. Also die Karten sind immer noch teuer, unerschwinglich für Leute, die wenig Geld haben, die können einfach nicht hingehen, weil so eine Karte kostet 50 Euro. Und die machen dann was ziemlich Revolutionäres, worauf dann so dieses ganze Bildungsbürgertum sich so das Maul zerfetzt, wie sie ihren schönen Sohn Wagner so verunstalten können. Wo ich sage, ja geil, müsste es eigentlich viel mehr geben und noch für viel weniger Geld, dass die Leute da hingehen können. Aber ja, wo setze ich da an? Also wo ist da mein persönlicher Hebel zu sagen, klar, hätte ich noch gern, kann ich machen vielleicht in der Art gestellt, dass ich mich für Stadtparlament in Leipzig wählen lassen würde und dann da kämpfe. Aber es ist, naja, nicht sehr glücklich, sagen wir es mal so. Kulturpolitischen oder das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja auch so ein sehr starker, wie ich persönlich finde, wie soll man das immer nennen? Ich sage da immer konservativ dazu, aber das ist so eine politisch, ehemalig parteipolitische Bindung mit diesen Begrifflichkeiten. Ich will traditionell oder wieder ein Hoffen oder der Wunsch nach Traditionen oder wie man das auch immer nennen möchte, was aufgrund von vorher von Andreas angesprochener Neugierde zum Beispiel damit überhaupt nicht zusammenpasst in meinen Augen. Es ist nicht, dass man immer grundsätzlich für alles immer wahnsinnig neugierig sein soll, das meine ich damit nicht. Aber diese abnehmende Neugierde im Zusammenhang mit genau diesen Themen, die wir gerade so besprechen, dieses Drangeben, dass man da ja eh nichts ändern kann und man kann zum Beispiel dann eben an den Opern-Eintrittspreisen doch nichts ändern, bloß weil man dann irgendwie sagt, jetzt macht die doch mal billiger. Was ich übrigens einen sehr schönen Punkt finde, bei all diesen Aktionen, egal ob das jetzt in einem festen Haus stattfindet oder draußen, wie bei uns heute mit dem Räteradio auf dem Stachus, dieser Punkt und dieser feste Glaube dran, es gibt da auch so herrliche Beschreibungen von Brecht darüber, dass die Dinge was kosten müssen, weil die Leute es sonst nicht für wert erachten, so ähnlich. Was ich immer nicht so richtig verstehe, warum. Also, ist doch wunderbar, wenn man umsonst ins Kino oder ins Theater gehen kann oder wenig zahlt. Aber irgendwas hat es damit auf sich. Das ist dann nur gut, wenn das dann doch sehr viel kostet. Keine Ahnung, 40 Euro, 50 und mehr. Aber ich glaube, sowas fördert dann einfach auch wirklich diesen Moment, es dann doch so zu machen, weil es halt schon immer so war. Und das Schöne dabei ist, diese Kolportage, so ähnlich wie mit dieser Begrifflichkeit, was ist jetzt Demokratie und wie schafft man Mehrheiten für einen Plan und hat man eine Lobby oder nicht und die Medien und so weiter. Aus diesem Punkt heraus, eigentlich weiß ja niemand, wie es war, aber jeder trägt es weiter. Also man selber ja auch. Also man kriegt es ja dann auch irgendwie, selbst wenn niemand das zu einem sagt, ist das ja, man geht einkaufen, keine Ahnung, man sitzt jetzt hier im Räteradio, Leute fahren vorbei mit dem Fahrrad und dann kann man denken, gut, die waren wahrscheinlich vor 10 Jahren auch schon da. Sahen die Fahrräder zwar nicht so aus, aber so, also der Punkt ist ja, wie sehr man sich zum Beispiel auch davon dann, ich nenne es jetzt mal einschüchtern, weil das sind ja jetzt so eigene Gedanken, mir erzählt ja niemand was jetzt von den Fahrrädern. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt von Wachheit oder eben Neugierde auch. Also die Dinge, das eigentlich so anzugehen, wie das so letztendlich jeder ja schon mal gemacht hat, als man so aufwuchs und angefangen hat, irgendwann mal gehen zu lernen und so weiter und so weiter. Weil da macht man das ja. Da weiß man nicht, ob es so funktioniert oder so rum und dann schaut man sich das mal an. Also die Kulturpolitik anschauen, meinst du damit, anderen Worten? Das anschauen? Nein, schaut man sich mal an. Ich habe das ja jetzt darauf bezogen, dass man dann eine Sache umdreht oder schaut, wie es gemacht ist oder sie auseinandernimmt. Ich meine das jetzt eher im theoretischen Bereich. Bezog das jetzt so auf diese jugendliche oder kindliche Phase, wo man eben bestimmte Dinge einfach erstmal lernt. Der wichtigste Gesichtspunkt heißt selbst aktiv werden. Das ist die einzige Möglichkeit und ich sehe Ansatzpunkte im kommunalpolitischen Bereich, da sich zu engagieren und wenn einem die bisherigen Parteien nicht gefallen, dann gründet man halt eine freie Wählerinitiative. Wohl wissend, dass die natürlich sofort von bestimmten Spezies auch mit überrannt wird zum Zwecke der Übernahme. Aber das sehe ich als tatsächliche Möglichkeit, aber dahinter steckt unglaublich viel Aktivität, viel Arbeit, aber auch eine Möglichkeit, Dinge zu ändern, die man endlich einmal ändern möchte. Und dann kann man zwar nicht nun die große Politik beeinflussen, aber sich peu à peu an die große Politik heranrobben. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich kann zumindest in der kleinen Welt, in der ich lebe, kann ich doch schon einige Dinge bewegen. Das hat was mit Partizipation zu tun. Das ist eine teilnehmende Demokratie. Ich kann natürlich darüber jammern, dass ich nicht mehr partizipieren kann, aber es gibt die Möglichkeiten und die muss ich mir einfach schaffen und versuchen, sie zu erwerben, eine Art von partizipativer Demokratie aufzubauen. Da bewundere ich immer wieder die Amerikaner, die manchmal, wenn man mit ihnen über die eigenen Pläne redet, ganz erstaunt fragen, ja, warum tust du das nicht? Und ich kann da immer wieder sagen, ich meine jetzt die US-Amerikaner, und ich kann da immer wieder sagen, ja, ihr habt ja völlig recht, warum ist man so blind und tut es nicht? Und was so mir noch so einfällt, Partizipation, so Räte, das ja immer bei uns so total negativ konnotiert, das klappt eh nicht. Ja, hat ja auch noch nie hier geklappt, weil es einfach keine gab. So in dem Sinne, die Chance hatten, mal über eine längere Zeit sich zu bilden. Und ein sehr schönes Beispiel, was mir da immer einfällt, was so Mitbestimmung der Arbeiter und Eigenverantwortung betrifft, ist zum Beispiel Slowenien. So eins der Vorzeigeländer der EU, wo man halt sagt, hier guckt euch an, die Wirtschaft boomt wunderbar. Ja, was nie erzählt wird, dass die Arbeiter größtenteils die Betriebe bis heute in Eigenselbstverwaltung bewirtschaften. Also es gibt zwar mittlerweile schon so Managermodelle oder so, aber die haben einen ungeheuren Einfluss auf das, was im Betrieb selber passiert. So immer, wo hier gesagt wird, um Gottes Willen, also hier schon mit der Mitbestimmung, die schon sehr groß ist, aber da noch viel, viel mehr. Die Einflüsse der Arbeiter im Betrieb sind sehr, sehr viel größer. Und wo immer gesagt wird, das funktioniert nicht, weil das wird eine wirtschaftliche Katastrophe geben. Und in Slowenien passiert genau das Gegenteil. Das ist ein Erfolgsmodell, ein wirtschaftliches. Und das finde ich irgendwie so, ja, es wird halt transportiert, dass, ja, guckt euch an, Slowenien, die Wirtschaft prosperiert, aber dass da eigentlich dahinter sowas wie ein ganz starker Mitbestimmungsgedanke steht, der wird nicht mittransportiert hierher. Darüber hört man nichts. Darüber hört man was, wenn man sich für Slowenien interessiert und vielleicht noch für Ökonomie oder für Ökonomie im Ganzen und Großen. Aber so, das finde ich sehr schade. Was ein ja, sehr spannendes Moment ist mit Slowenien, denn da, so wie es scheint und sich anhört, versuchen ja die unterschiedlichsten Interessensgruppen genau das für sich in Anspruch zu nehmen. Also die EU ihrerseits, also die verschiedenen EU-Institutionen in Slowenien selber, hörte ich da auch durchaus dann genau die Stimmen aufgrund von bestimmten starken staatlichen Schutzmaßnahmen, dass also keine Nicht-Slowenen Firmen übernehmen dürfen und so weiter. Und das gibt da eine sehr dezidierte, aber sehr unterschiedliche Sichtweise, woran es denn nun eben dann wirklich liegt. Was ganz bestimmt so ein spannender Punkt ist, apropos Stichwort Ökonomie, in dem Zusammenhang jetzt mit den berühmten und immer wieder finanzierten, weniger mit den berühmten Diskussionen über die Finanzen, meine ich. Da taucht dann doch bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen dann so Gedanken auf, dass man manche Dinge vielleicht doch anders tun könnte oder anders tun sollte, müsste, um sie überschaubarer, jetzt gar nicht kleiner, sondern verstehbarer zu machen. Was ja auch nicht heißt vereinfachen, sondern einfach nur verstehbarer. Was ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt finde, aber wiederum deiner Rede da folgt, in Umbruchsituationen ist das dann am meisten möglich. Also wenn die Leute bemerken, dass das Geld, was sie eigentlich auf der Bank haben, haptisch gar nicht da ist, weil wenn alle auf die Bank gehen, wo soll das herkommen? Und ähnliche Systematiken, die damit verbunden sind. Das ist natürlich schon genau so ein Punkt, dass Leute dann anfangen, sich vielleicht noch mehr wieder dafür zu interessieren und überhaupt schauen, wie funktioniert das eigentlich. Das ist eine Sache, unabhängig, ob man jetzt bestimmte geschichtliche Daten im Kopf hat oder sich damit auseinandersetzt oder dafür interessiert, wie wenig so ein Alltagsverständnis über, wie funktioniert jetzt der Bäckerladen, in den ich einkaufe, oder der Supermarkt oder was es auch immer ist, im Sinne von, was muss man dafür tun, apropos die US-Amerikaner, um sowas zu machen, jetzt also von der, nicht der Gegenseite, von der anderen Seite her betrachtet, aber unter dem Aspekt, was kann man vielleicht dabei anders tun, dann muss man das natürlich erstmal nachvollziehen können in der Form. Und das wundert mich sehr, dass es da so eine eine große Verwunderung eher darüber gibt, ach so funktioniert das, ach so, ja. Also weil man könnte ja da auch nachfragen. Da ist wieder mangelnde Neugierde im Spiel. Man ist dann vielleicht irgendwann zu erschöpft. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Was Slowenien betrifft, es gäbe ja ähnliche Beispiele in England, wo also Arbeiterbetriebe, die abgeschrieben waren, selbst übernommen haben. In der Zeit des Thatcherismus und ein Betrieb, der vorher rote Zahlen schrieb, schwarze Zahlen schrieb. Ein ähnliches Beispiel gab es bis, oder gibt es noch, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, mit irgendeiner der alten ehemaligen MIFA-Fabrik, einer Fahrradfabrik im Osten Deutschlands. Ein ähnliches Problem. Gerade der Osten Deutschland hat durch die, sagen wir mal, Politik der Treuhand, aber vor allen Dingen durch die Politik derer, die durch die Treuhand für eine Mark Industriestandorte erhalten haben, eher ein Aderlass erlitten. Vielleicht hätte man das Leuten, die vom Fach was verstanden haben, übergeben sollen, die diese Betriebe hätten doch zu einer gewissen Prosperität gebracht. Es gibt ja diese alte Überlegung, dass die Betriebe selbst von Arbeitern geführt werden sollen. Und warum dies nicht in den Medien dann diese Beispiele in England oder in Slowenien kolportiert wird, hängt zuallererst, glaube ich, mit einer schlampigen Recherche vieler Journalisten zusammen, die natürlich auch immer mehr, also immer weniger über immer mehr Dinge schreiben müssen und manchmal einem enormen Druck ausgesetzt sind, einem enormen Subsistenzdruck ausgesetzt sind und dann überhaupt keine Zeit mehr zur Recherche haben. Das ist ein Problem. Aber ich glaube, da ist auch, spielt auch mit hinein eine bewusste Ausblendung von Dingen, die nicht sein können, weil nicht sein dürfen oder weil sie nicht vorstellbar sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da irgendwie ein ARD-Team über Slowenien herfällt, sich diese Betriebe anschaut und diese starke Art der Mitbestimmung und Mitgestaltung gar nicht zur Kenntnis nimmt. Allenfalls vielleicht in einem Nebensatz, weil sie selbst in ihrem eigenen Denken schon durch rigide Scheuklappen eingeengt sind, überhaupt nicht mehr offen sind, überhaupt nicht mehr neugierig sind, nur noch einen Job erledigen. Das kann damit zusammenhängen. Es kann auch eine bewusste politische Ausblendung sein. Das muss man im Einzelfall immer überprüfen. Aber ich sage immer wieder offen bleiben, neugierig bleiben. Du hast erst den Begriff des Wachseins gebraucht, wach bleiben, ja genau. Und nur dann bewegt sich was. Ich bin immer wieder überrascht, dass viele Menschen oder viele junge Leute die Ungerechtigkeit in der Welt bekämpfen wollen und die eigene Haustür völlig vergessen. Also das ist durchaus ein sehr ehrenvolles Unterfangen, zumal es ja selbst Menschen, die in prekären Verhältnissen in Deutschland leben, hart um ihre Subsistenz ringen müssen, immer noch unglaublich viel besser geht als Menschen in einer Reihe von anderen Ländern. In dieser Zeit war es schlecht für Arbeiter, wenig Verdienst. Die Mutter hat für 50 Pfennig die Stunde hart arbeiten müssen und der Vater war manchmal auch arbeitslos, wenn gab in München einige große Baugeschäftsinhaber und die haben schwarze Listen geführt. Mein Vater war gewerkschaftlich organisiert und gehörte auch der Sozialdemokratischen Partei an bis 1919 und diese Bauherren führten schwarze Listen und wenn es die Aufträge knapper wurden. Als erstes wurden immer die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter entlassen. Wenn meine Mutter nicht gearbeitet hätte, oft 10 Stunden am Tag in der Waschküche gestanden oder bei Herrschaften Wohnungen geputzt, dann wäre es uns noch an sich noch schlechter gegangen. Unsere Mutter war da ein bisschen Organisiererin. Die hat uns rausgeschickt. Es war natürlich nicht einfach. Mit Kindern, wir haben da Koks klauen müssen, dass uns das Blut von den Fingern raus ist. Und da haben wir, sind die Halden runtergegangen, da haben sie es runtergeschnitten. Und da haben wir es geglaubt und dann sind wir 2 Stunden rumgefahren. Mit 4, 5, 6 Koks. Oder das Holz war genauso. Wir sind im Forstenrieder Park gefahren, in der Früh um 4 sind wir weg, mein Bruder und ich, und abends um 5, 6 sind wir heim. Da haben wir erst das Holz raushauen müssen oder die Äste runterschneiden. Und da war ein Oberdil, das ist auch wichtig, eine Wirtschaft. Und da haben wir ohne Marken eine Kartoffelsuppe gekriegt. Und die Frau hat die Suppen extra für die Holzfahrer gekocht. Und die hat 20 Pfennig gekostet. Das weiß ich noch so gut. Und am Mägel haben wir mitgekriegt daheim. Und da haben wir uns noch ein Radlmaß gekauft. Ein Radlmaß. Vorher ging es um die Geschichte, dass sich da bestimmte Dinge dann, dass man aus der vielleicht gar nicht lernen kann. Aber jetzt die Beschreibungen der beiden Frauen, oder war es eine, ja, in unterschiedlichen Stellen, prekäre Verhältnisse beschreiben, die man heute durchaus wiederfindet. Im Forstenrieder Park in München ist ein großer Park mit Friedhof und allem drum und dran, würde man wahrscheinlich heute nicht mehr sehr viel, was man einheizen könnte, finden. Aber abgesehen davon war das, glaube ich, angeblich damals, ich kenne solche Beschreibungen auch von meiner Urgroßmutter zum Beispiel, die dann dahin gingen und genau das eingesammelt haben. Es ist nicht so unähnlich bestimmter Zeiten oder bestimmten Regionen ist das nicht so weit davon entfernt, außer dass man dann halt heute ein Funktelefon hat oder so. Nein, es ist ja auch mittlerweile offenkundig, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland noch nie so weit auseinanderklaffte wie jetzt. Also dass zunehmend mehr Schichten unterhalb des Subsistenzminimums fallen, mit all den Konsequenzen, die damit zu tun haben, ohne dass, sagen wir mal, offizielle Politik oder wenigstens die Medien dies zur Kenntnis nehmen. Zur Kenntnis genommen wird es meist in skandalisierter Form oder in der Form der Sensation. Aber das ist eine Sache, die ist nach 1, 2 Tagen wieder vorbei. Aber es scheint so zu sein, als ob man immer wieder von Neuem lernen muss. Es ist ja eine wichtige Lehre, wenn man so will, oder eine wichtige Beobachtung der deutschen Revolution ist ja, dass diese ganze Geschichte der Revolution ist ja auch eine Geschichte der Zurücknahme der Errungenschaften. 8-Stunden-Tag wurde eingeführt. 2 Jahre später waren wir wieder beim 10-Stunden-Tag. Das heißt, im Klartext, jede Generation muss sich immer wieder der Errungenschaften vergewissern und sie nötigenfalls neu erkämpfen. Und wir sind offenbar momentan an einer Situation in diesem Lande angelangt, wo es heißt, sich wieder bestimmte Errungenschaften, die einmal da waren, neu zu vergewissern und nötigenfalls wieder dafür einzustehen. Durch das Wiederholte die Errungenschaften erkämpfen, kommt man dann die Schritte weiter oder woanders hin und kommt dann vielleicht zu den berühmten 4 Stunden Arbeit. Ja, wäre täglich, meine ich. Ja. Nein, wöchentlich war es. War es nicht wöchentlich? Habe ich da was falsch gelesen? Ich weiß es nicht. Es ist zumindest, sollte ja Arbeit jetzt im Sinne der eigenen Subsistenz nicht das Leben bestimmen. Arbeit bestimmt natürlich das Leben, aber es sollte nicht nötig sein, über ein gewisses Maß hinaus nur für die eigene Subsistenz zu arbeiten. Arbeit ist auch Arbeit in Vereinen, was weiß ich wo, meinetwegen Arbeit in irgendwelchen Ehrenämtern. Auch das zählt zu einer nützlichen Arbeit. Aber das setzt natürlich voraus, wenn ich sowas überhaupt machen kann, dass ich zunächst meine eigene Subsistenz gesichert habe. Dafür gibt es mittlerweile unzählige Überlegungen. Man muss nur den Mut haben, endlich mal eine oder zwei zu praktizieren. Man könnte Pilotprojekte, man könnte territoriale Projekte machen, um endlich mal aus der Phase des Schwätzens herauszukommen. Deswegen fahren wir jetzt weiter, rollen weiter etwas durch Schwabing durch, was auch, wie übrigens viele Viertel in München, durch die wir heute gekommen sind, auch in dem engsten Innenstadtkreis, sich schon sehr verändert haben. Das, was mich Wunder genommen hat in der letzten Zeit, dass tatsächlich es gab einmal einen riesen Bankenboom, eigentlich fast an jeder Ecke jedes Blocks hat man einen Geldautomaten und eine Bank gehabt. Das ist jetzt irgendwie wieder scheinbar abgeschafft worden. Ich hatte gestern zum Beispiel in Vorbereitung des Räteradio Wagens Mühe, alte Plätze mit Banken zu finden und war eine ganze Weile unterwegs zu Fuß nachts. Aber wir fahren jetzt nicht diese nächtlichen Wege ab. Nein, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht zu einem Café fahren, wo wir vielleicht noch etwas dieses Getränkes haben können, bevor es dann langsam in die Abend- und die Schlussrunde geht, die ja auch noch ansteht. Fahren wir einfach mal los.